IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Unser heutiges Thema: Sie geben den Ton an, die Drohnen in der indisch-klassischen Musik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. In der musikalischen Welt beschreibt der Begriff Drohne einen harmonischen Effekt und eine musikalische Begleitung, in der eine Note oder ein Akkord beständig über den Zeitraum eines Musikstückes erklingt, wiederholend und durchgängig auf gleichbleibender Tonhöhe. Im antiken Südwesten Asiens hat der systematische Gebrauch der Drohnen seinen Ursprung. Von dort breiteten sich die Drohnen nach Norden und dem Westen bis nach Europa, im Osten nach Indien und in den Süden bis nach Afrika aus. In der indischen Musik werden eine Vielzahl verschiedener Drohnen verwendet. Es sind die Tampura, Ottu, Ektar, Dutar, Sorpetti, das Swarmandal und Shank, eine Schneckenmuschel. Im Instrumentalspiel können auch Bauarten der Drohnen verwendet werden, die eine durchgängige Tonlage, den Pitch, erzeugen und klanglich mitschwingen, also vom Spieler, dem Instrumentalisten, nicht weiter beachtet werden muss. Zu den bekanntesten Instrumenten gehören die Sitar, Sarod, Sarangi oder Rudravina. In dieser Sendung aber wollen wir uns den echten Drohnen widmen. Aus der CD Om Shanti Meditation Swaramandal präsentiert uns der Sita- und Tabla-Maestro Ashwin Bhatish am Beispiel zweier Ragas die modale Stimmung des Swaramandals. Diese indische Harfe hat ungefähr 30 Saiten und einen Tonumfang von bis zu 4 Oktaven. Die Stimmung wird individuell an jeden Raga angepasst. Als Beispiel zunächst für den Raga Bilawal, einem Frühmorgen-Raga, der sich zu Anfang des 19. Jahrhunderts in der nordindischen Klassik etablieren konnte, und im Anschluss die Stimmung für den majestätischen Raga Bageshwari, einem Nachtraga, der die Stimmung von Glückseligkeit und Romantik erzeugt. Thank you. ein erster Höreindruck einer indischen Drohne, das Swarmandal. Die indische Harfe wurde auf die Ragas, Bilawal und Bageshwari gestimmt. Die Aufnahmen finden sich auf der CD Om Shanti Meditation Swarmandal, veröffentlicht im Jahre 1998 bei Batish Records. Die Drohnen sind ein wesentlicher und, wie wir noch sehen werden, ein lebenswichtiger Bestandteil der traditionell indischen Musik. In unterschiedlichen Bauweisen findet man die Drohnen in der indischen Klassik, gleichermaßen in der nordindischen wie südindischen und in der indischen Volksmusik. Die Drohnen werden auch im Filmi-Sangit für viele Lieder im indischen Film verwendet, in der leichten indischen Klassik, im Marathi oder Rabindranath Sangit, also den Liedern im indischen Bundesstaat Maharashtra oder des indischen Universalgenies Rabindranath Tagore. Die einfachsten Drohnen spielen nur eine einzelne Note, die ständig wiederholt wird. Dieser Ton wird auf die erste Stufe, dem Sa, Shadach, des Musikstückes oder eines Ragas gestimmt. Häufiger findet man diese einseitigen Drohnen in der indischen Volksmusik, seltener in der indischen Klassik. Die Ektar ist ein solches einseitiges Instrument. Die Ektar war ursprünglich das Saiteninstrument der umherziehenden Barden Indiens. Es wird heute in Pakistan, Indien und Bangladesch besonders für die Kirtanas verwendet, das Chanten, das Singen der Mantras. Mit zwei Noten können bereits kompliziertere harmonische Effekte erzeugt werden. Im Gesang der nordindischen Klassik, Hindustani Sangit, wie auch im südindischen Gesang, Carnatic Sangit, tendiert man zur Stimmung auf die erste und fünfte Stufe, Sa und Pa. In der indischen Volksmusik sind auch andere Kombinationen zulässig. Die Dottar, die zweiseitige Ausführung der Ektar, wird auf eine Vielzahl von Intervallen gestimmt. Man findet dieses Instrument in Bangladesch und Westbengalen. Seine Geschichte kann bis ins 15., 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden, als die Fakire und Bauls sich dieses Instruments für ihre Darbietungen annahmen. Später hat sich die regulär vierseitige Tambura entwickelt. Ihre Herkunft ist nicht eindeutig. In einigen Quellen wird vermutet, dass sich die buntfreien, sitarähnlichen Lauten aus den Tambura Wieners ableiten. Wie der französische Musikwissenschaftler Alain Danielou dagegen hält, liegt vielmehr die alte Bedeutung des Wortes Tana, das heißt Ton, zugrunde. Die Tambura ist das Instrument, das den Ton angibt. In der einfachsten Form der Drohnen ein Gesangsbeispiel mit Begleitung auf der Ektar oder Tumbi, wie man dieses Instrument im indischen Bundesstaat Punjab nennt, und die Bauls, die indischen Wandermusiker, auf der Dottar. ਤਸਵੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਲਾ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ ਟਾ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਟਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਟਹਿੰਦਾ ਗਿਰਜਾ ਟਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਟਾ ਦੇ ਨਾ ਟਾ ਮੈਂ ਕਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟਾਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ Thank you. den Beispielen der Ekta und Dotta hören konnten, gibt es in der indischen Musik kurioserweise eine Überlappung zwischen der Funktion als Drohne und zur rhythmischen Begleitung. Ektas und Dottas können sowohl als Drohnen wie auch als Rhythmusinstrumente verstanden werden. Bilden sie in ihrer Bauart und Spielweise beide Funktionen ab? Bezieht man die Musik- und Perkussionsinstrumente ein, ist die Anzahl der reinen Drohnen, wie die Tampura oder Surpeti, viel geringer als die der Instrumente, die beide Funktionen abbilden können. Sogar einige der indischen Perkussionsinstrumente werden in einer Weise gestimmt, um einen Drohneneffekt zu verstärken. Während dem Spiel auf dem Ridangam und der Tabla klingt durchgehend die Tonika mit. In der indischen Musik werden die Drohnen funktional eingesetzt. Sie schaffen eine Tonalität, eine Beziehung zwischen Klang, Ton und Akkord, auf die ein musikalisches Werk durchgehend aufbaut. Während in der westlichen Musik sich das Ohr des Zuhörers und Musizierenden an den Intervallen von Ganz- und Halbtonschritten orientiert, um daraus den Grundton, die Tonika, zu identifizieren, ist dies in der modalen Struktur der indischen Ragas ohne Akkorde nahezu unmöglich. Für eine Raga-Interpretation übernehmen die Drohnen diese Funktion. Sie etablieren die Tonika. Die bewusste Wahrnehmung eines oder mehrerer Töne setzt die Grundlage. Damit wird die Struktur einer Raga-Skala verständlicher. Und erst mit dieser klanglichen Orientierungsebene können komplexe Modi entwickelt werden. Dieser bedeutsame Effekt der Drohnen kann auf ein akustisches Phänomen der Harmonik zurückgeführt werden. Es entstehen unterschiedliche Ebenen von Konsonanzen und Dissonanzen, ein Ergebnis der physikalischen Interaktion der Melodie mit den Tönen der Drohnen. Am deutlichsten werden diese Effekte beim Drupad, der ältesten, noch heute existierenden Gesangsform, die bis in die indische Antike, dem vedischen Zeitalter 500 bis 600 Jahre vor Christus, zurückreicht. Der Drupad wurde in den Tempeln Nordindiens entwickelt. Unter der Regentschaft und Patronage der Moguls und Rajputenkönige entwickelte sich daraus eine klassische Gesangskunst. Die Gesangstechnik für den Drupad unterscheidet sich dabei deutlich von denen für den Khayal und Tumri, zwei Gesangsformen, die wir später noch hören werden. Die Gesangsstimme im Drupad ist reich an Obertönen. Damit wird im besonderen Maße eine Konsonanz zwischen der Stimme und der Tampura als Drohne erzeugt. Dies schafft eine meditative Atmosphäre. Die führenden Drupad-Sänger Indiens stammen aus der Dagar-Familie, die bis heute maßgeblich die Tradition und Weiterentwicklung des Drupad-Gesangs bestimmt. Wir hören die Brüder Mohinuddin und Aminuddin Dagar mit dem Raga Bageshri in der Mewar-Tradition. Sie begann unter der Regentschaft von Sachan Singh 1859 bis 1884 am Hofe Mewar des südzentralen Rajasthan-Staates im Westen Indiens. Der Mitternachtsraga Bageshri ist ein sehr alter Raga, ein vollständiger Raga, bei dem alle sieben Noten in der auf- und absteigenden Skala gespielt werden. Yeah. Sie hörten im Trupat-Gesang und mit der Tampura als Drohne die Brüder Mohinuddin und Aminuddin Dagar mit dem Mitternachtsraga Bhagashri in der Mewar-Tradition.